Einheit 12. A. Übung 1a. 1. Enderle Wärmeservice, Berta Morales am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Amanda Paulsen. Unsere Heizung muss gewartet werden. Mhm. Waren wir schon einmal bei Ihnen? Nein, bis jetzt hat das immer eine andere Firma gemacht, aber die hat jetzt geschlossen. Können Sie bitte noch einmal Ihren Namen sagen? Amanda Paulsen. Können Sie mir sagen, welchen Heizungstyp Sie haben und wie die Gerätenummer ist? Die Nummer finde ich leider nicht, aber es ist eine Gasheizung von der Firma Baderas. Sie ist jetzt 5 Jahre alt. Mhm. Danke für die Information. Wie ist Ihre genaue Adresse? Kantstraße 45. 2. Schenk Logistik, Sie sprechen mit Herrn Wächter. Guten Tag, mein Name ist Sergej Burmistrov. Ich habe gehört, dass Sie regelmäßige Touren nach Hamburg fahren. Ja, das ist richtig. Wir fahren jeden Dienstag und Freitag von Heidelberg nach Hamburg. Ich habe einen großen Schrank, einen Tisch und 4 Stühle, die mein Sohn bekommen soll. Er wohnt in Hamburg. Können Sie diese Möbel hier bei mir abholen und zu ihm transportieren? Ich wohne in Sandhausen. Das ist ja ganz in der Nähe. Am nächsten Donnerstag ist der LKW schon voll, glaube ich. Aber am Dienstag danach ist sicher noch Platz. Das klingt gut. Dann muss ich genau wissen, wie viel Platz die Möbel im LKW brauchen, um den Preis zu berechnen. Und natürlich brauche ich Ihre genaue Adresse und die Adresse in Hamburg. Wenn er aufgebaut ist, ist der Schrank 2,30 Meter hoch und 4 Meter breit. Und ich glaube, 1 Meter... 3. Lavamed GmbH, Michael Oliveira, guten Tag. Guten Tag, ich bin Rebecca Jeschke von der Großwäscherei Braun in Ludwigsburg. Wir wollen in Stuttgart und Böblingen neue Filialen eröffnen. Und dafür brauchen wir neue Geräte. Also neue Waschmaschinen und Trockner. Wir haben Ihre Internetseite gefunden und würden gerne mal bei Ihnen vorbeikommen. Ja, natürlich, gerne. Wann wollen Sie kommen? Uns würde am besten der nächste Montag um 12 Uhr passen. Hm, ja, das geht. Ich erwarte Sie dann. Noch eine Frage. Wie viele Waschmaschinen und Trockner brauchen Sie denn? Für beide Standorte so um die 50 Waschmaschinen und auch mehrere Trockner. Wenn Sie so viel abnehmen, kann ich Ihnen sicher ein günstiges Angebot machen. Sagen Sie mir bitte noch einmal Ihren Namen und den Namen Ihrer Firma. Rebecca Jeschke von der Großwäscherei Braun. Wie war doch gleich Ihr Name? Michael Oliveira. Ich habe alles notiert, Frau Jeschke. Können Sie mir noch eine Telefonnummer geben, damit ich Sie anrufen kann, falls etwas dazwischen kommt? Ich bin telefonisch unter 07 141 345 698 erreichbar oder per Handy unter 0172 786 1213. Dann bis Montag, Frau Jeschke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Oliveira. 4. Skript Papiergroßhandel, Berghai Adenis am Apparat. Mit wem spreche ich? Guten Tag, Herr Adenis. Ich bin es mal wieder. Barbara Gollwitz vom Kopiercenter Süd. Hallo, Frau Gollwitz. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Danke. Und Ihnen? Auch gut. Sie rufen sicher an, um zu fragen, ob unser hochwertiges Druckerpapier für Fotos wieder lieferbar ist. Ja, richtig. Wir brauchen spätestens nächste Woche einen neuen Vorrat von dem Papier in der Größe A4. Das Papier ist zum Glück wieder lieferbar. Ich schicke Ihnen gerne ein Angebot. Wie viel Blatt brauchen Sie denn? Ungefähr 2000 Blatt. Können Sie uns außerdem noch ein Angebot für Kopierpapier zuschicken? Es soll für Dokumente geeignet sein. Davon brauchen wir ca. 20.000 Blatt. Ja, gerne. Sie bekommen noch heute ein Angebot per Mail.